Doch auch ohne neue Tote und Verletzte in Israel, der israelische Ministerpräsident Shamir hat auch heute wieder unüberhörbar Saddam Hussein gewarnt. Doch hier unser Themenangebot bis 23.50 Uhr. Zunächst informiert Sie unser Korrespondent in Amman über aktuelle Entwicklungen in der Kriegsregion. Dann ein Bericht aus Washington über das Treffen George Bushs mit dem sowjetischen Außenminister. Zwei Beiträge befassen sich mit dem Thema Waffenlieferungen an den Irak. Dann Diskussionen um Bonner Finanzbeitrag für Anti-Saddam-Koalition und Waffenhilfe für Israel. Deutsche aus Saudi-Arabien evakuiert. Marokko streikt für Saddam Hussein. Internationale Energieagentur beriet über Ölversorgung. Und lettischer Außenminister sprach in Bonn mit Parteienvertretern. Zum Abschluss unseres Journals Informationen von der New Yorker Börse und ganz zum Schluss die Presseschau. Zuerst aber beschäftigen wir uns mit den neuesten Meldungen aus der Golfregion. Hierzu begrüße ich am Telefon unseren Kollegen Ulrich Tilgner in Amman. Herr Tilgner, können Sie die Nachricht bestätigen, dass kein weiteres Öl oder kaum noch Öl aus den kuwaitischen Anlagen in den Golf fließt, wie es amerikanische Militärsprecher verbreiten? Ja, Herr Wagner, das scheint zu stimmen, denn es ist so, heute Mittag sind offensichtlich in einer weiteren Entfernung Flugzeuge von Ölgesellschaften im Golf an der entsprechenden Stelle langgeflogen, an der das Öl ausgetreten ist. Mina al-Ahmadi ist das, der Ölhafen der kuwaitischen Ölgesellschaft. Es kommt nur noch stoßweise Öl in das Wasser. Die große Frage ist, was passiert mit dem Öl, das jetzt freigesetzt worden ist durch die Bombardierung der US-Flugzeuge gestern. Es ist ja eine Pumpstation und ein Pipeline-System getroffen worden. Die Iraker haben am Mittag in einer Erklärung behauptet, dieses Öl würde jetzt weiterhin auslaufen. Man muss sich fragen, versickert es in der Wüste oder wird es dort Lachen bilden und dann schließlich wieder ins Meer weiterlaufen? Denn es scheint ja nicht so zu sein, dass die Iraker die entsprechenden Ölquellen abstellen, denn dort sind ja die Hähne, die man zudrehen könnte. Das hat der Irak offensichtlich bisher immer noch nicht gemacht. Neuer Raketenalarm heute Abend auch in Saudi-Arabien. Was wissen Sie darüber? Eine Sputrakete ist von dem Irak abgeschossen worden. Es sind dann zwei Patriot-Raketen von den US-Streitkräften vor der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh dieser Sputrakete entgegengeschickt worden und sie wurde in der Luft zerstört. Augenzeugen haben berichtet, dass diese zwei Raketen abgefeuert worden sind von den Amerikanern. Das ist vor etwa 4 Stunden der Fall gewesen. Mehr und mehr häufen sich die Meldungen, die besagen, dass im Iran Dutzende von irakischen Kampffliegern gelandet sein sollen. Handelt es sich hierbei um Deserteure oder wie muss man diese Nachrichten werten? Ich glaube, Herr Wagner, mittlerweile besteht überhaupt gar kein Zweifel mehr daran, dass der Irak sich bemüht, systematisch sowohl seine Zivilflugzeuge als auch seine Militärmaschinen in den Iran zu verlegen. Der amerikanische General Stevens hat ja am Nachmittag erklärt, 30 irakische Zivilflugzeuge seien bereits im Iran. Dann hat er zusätzlich gesagt, 39 Militärmaschinen befänden sich im Iran. Aber inzwischen sind ja von der iranischen Seite weitere 6 Überflüge gemeldet worden. 2 dieser Maschinen sollen dann abgestürzt worden sein. Und in den späten Abendstunden sollen noch einmal ein erneuter Schwarm von irakischen Flugzeugen in den Iran übergewechselt worden sein. Ich glaube, man kann nicht ganz genau unterscheiden, was jetzt passiert. Sicherlich wird der Irak versuchen, die Luftwaffe im Iran in Sicherheit zu bringen. Aber es ist natürlich auch vorstellbar, dass irakische Piloten diese Möglichkeit nutzen, um zu desertieren. Ich glaube, Saddam Hussein hat erkannt, dass er der Luftüberlegenheit der Alliierten nichts entgegensetzen kann und er will jetzt seine Flugzeuge retten. Ob er sie dann letztlich doch noch wieder einsetzen will im Krieg, bleibt abzuwarten. Denn der Iran hat ja gesagt, diese Flugzeuge sollten, solange der Kuwait-Krieg dauert, im Iran festgehalten werden. Aber Saddam Hussein hat sicherlich noch etwas anderes vor. Für Aufsehen sorgte heute ein Bericht der Washington Post, in dem behauptet wurde, dass die Informationen der amerikanischen Militärsprecher über angebliche erfolgreiche Zerstörungen der irakischen Waffenpotenziale so nicht haltbar sind. Hat Saddam die Alliierten mit Attrappen geblufft oder sind tatsächlich entscheidende Waffenarsenale des Irak vernichtet worden? Ich glaube, es hat am Anfang tatsächlich eine Irreführung der Öffentlichkeit gegeben. Wenn Sie sich daran erinnern, was vor 12 Tagen am ersten Vormittag berichtet wurde von den Militärsprechern der Alliierten, dann sah es ja ganz danach aus, als ob zumindest die gesamte Raketenstreitmacht und auch die Luftwaffe des Iraks vernichtet worden sei. Das ist sicherlich nicht so gewesen. Es sind einige Raketenstellungen getroffen worden, aber die mobilen Raketenwerfer des Irak sind unter der Erde gelagert. Es sind auch viele wichtige Flugzeuge und andere Waffensysteme unter der Erde gelagert worden. Möglicherweise hat Saddam Hussein Attrappen eingesetzt. Ich glaube, jetzt wird gegengesteuert von der US-Administration. Man möchte sich die Voraussetzung schaffen, dass diese Phase der Bombardierung weiter fortgesetzt werden kann. Und darin besteht ja eine Möglichkeit, den Irak so weit zu schwächen, vor allen Dingen auch in seinen militärischen Positionen in Kuwait, dass dann der bevorstehende Landangriff leichter durchzuführen ist. Ich glaube, in den USA schwankt man von einem Extrem ins andere. Zuerst ist das Ganze zu positiv dargestellt worden und jetzt wird vielleicht etwas tief gestapelt, damit man die Luftoffensive weiter fortsetzen kann und eben diesen Landangriff hinauszögern kann. Ulrich Türkner, live aus Amman. Vielen Dank. Wir wechseln nach Washington. Für den 11. bis 13. Februar war ursprünglich ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident George Bush und dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in Moskau geplant. Doch daraus wird nichts. Der Golfkrieg hat damit auch in diesem Fall die internationale Politik beeinflusst. Nach einem Gespräch zwischen Bush und dem in Washington weilenden neuen sowjetischen Außenminister Desmertnik beschlossen heute beide Seiten eine Verschiebung. Doch nicht nur über den Gipfel wurde gesprochen, auch die Lage im Baltikum stand auf der Tagesordnung. Aus Washington, Gieselherr Sorge. Alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Der nächste amerikanisch-sowjetische Gipfel ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Die fünfte Spitzenbegegnung zwischen George Bush und Michail Gorbatschow Mitte Februar in Moskau passt derzeit nicht richtig in die Landschaft. Doch sie soll im gegenseitigen Einvernehmen in der ersten Hälfte dieses Jahres stattfinden, lautete die lakonische Ankündigung von US-Außenminister Baker. By mutual agreement, Presidents Bush and Gorbachev will be rescheduling their summit in Moscow, originally planned for February, to a later date in the first half of this year. Der Golfkrieg, der die Anwesenheit des amerikanischen Präsidenten in Washington beansprucht, das ist ein Grund für die Gipfelverschiebung. Doch es konnte nicht verborgen bleiben, dass Amerikaner und Sowjets auch in der Beurteilung der taktischen Ziele des Golfkrieges nicht ganz übereinstimmten. Sowjetaußenminister Besmetnitsch äußerte die Befürchtung, dass die USA in der Kriegsführung über das Ziel der Befreiung Kuwaits hinausgingen und dies Gefahren beinhalte. Krieg generell sei schwer zu kontrollieren. There is a danger. Which could be brought out by the logics of our war, of a military conflict, which may not be predicted or controlled. So we've got to be careful to know that such a danger exists. Vom amerikanischen Außenminister ist dies bestritten worden. Baker hielt fest, dass den USA auch nach dem Krieg an einer Friedensordnung mit dem Irak im Mittleren Osten gelegen sei. Die amerikanisch-sowjetischen Außenministergespräche haben jedoch klar gemacht, dass sich das bilaterale Verhältnis der Großmächte wieder abzukühlen beginnt. Zu Hause steht Präsident Bush unter wachsender Kritik, der sowjetischen Gewaltanwendung im Baltikum energischer zu begegnen. Der Präsident ist mit seiner sowjetischen Verurteilung zwar zurückhaltend geblieben, doch vom Kongress gerade in den letzten Tagen mehrfach aufgefordert worden, mit bilateralen Hilfen an die Sowjetunion vorsichtig umzugehen und sie gegebenenfalls einzustellen, falls die innersowjetische Gewaltanwendung nicht unterbleibt. Sowjetaußenminister Besmertnitsch wies zwar in Washington darauf hin, dass viele sowjetische Truppen aus dem Baltikum wieder abgezogen worden seien, doch sein Kollege Baker insistierte, Amerika ist generell über den Truppeneinsatz beunruhigt. Der Gipfelaufschub ist nun so etwas wie ein Mittelweg. Das bilaterale Verhältnis der Großmächte soll nicht plötzlich wieder vereisen. Gerade in der Anti-Saddam-Allianz ist die Kooperation von Amerikanern und Sowjets wichtig. Über die gemeinsamen Ziele zur Befreiung Kuwaits gibt es auch nach wie vor Übereinstimmung. Doch beim Abschluss des angestrebten START-Vertrages zur Verringerung der strategischen Nuklearwaffen kam man ebenfalls nicht recht weiter. Ein weiterer Grund, den Gipfel zu verschieben. Es geht dabei vor allem um die Kontrollen und die USA sind auch misstrauisch geworden, wie die Sowjetunion das VKSE-Abkommen zur Reduzierung der konventionellen Waffen abwickelt. Dennoch hielt Baker fest, beim START-Vertrag wolle man so rasch wie möglich weiterkommen. We will continue to work as hard as we can to complete it. Zwar betonte Sowjetaußenminister Besmertnitsch, dass die Moskauer Außenpolitik die gleiche bleibe, doch Washington sieht es anders. Ein Aufschub des Gipfels ist noch kein Rückfall in die Eiszeit. Die beiden Großmächte wollen aber mehr Zeit, um sich neu zu orientieren. Ein Gipfel würde ihnen mehr Nachteile als Vorteile jetzt bringen. Abwarten und weitersehen lautet daher die Devise. Bis zum Sommer kann vieles geschehen. Die Sowjetunion hat über viele Jahre gute bis sehr gute Beziehungen zum Irak unterhalten. Seit dem 2. August aber, dem Tag der Invasion Kuwaits, hat sich auch dieses Verhältnis verändert. Denn auch Moskau trägt das Ultimatum der Vereinten Nationen mit. Seit irakische Raketen in Israel und Saudi-Arabien einschlagen, ist offenkundig, dass neben anderen, nicht zuletzt die Bundesrepublik, auch die Sowjetunion Waffenlieferant für Saddam Hussein war. Hören Sie dazu einen Hintergrundbericht von Roland Haug aus Moskau. Zum ersten Mal war im vergangenen Jahr die sowjetische Regierung in der Außenpolitik für alle Welt sichtbar über ihren Schatten gesprungen. Die Zustimmung der UdSSR zu jenem gemeinsamen Ultimatum der UNO hat eben jede militärische Aktion gegen den irakischen Aggressor Saddam Hussein ermöglicht, deren Zeuge wir in diesen spannungsgeladenen Tagen sind. Vom Westen übereinstimmend als einen Bruch des neuen Denkens bewertet, nannte Staatspräsident Gorbatschow in klar noch andere Gründe. Bei einem Manöverbesuch hatte sich Gorbatschow darüber empört, dass der Überfall des Irak auf das Emirat Kuwait mit Hilfe sowjetischer Waffen durchgeführt worden sei. Diese Waffen seien der Regierung in Bagdad zur Verteidigung, nicht aber zur Eroberung anderer Länder geliefert worden. Moskauer Pressekommentare haben immer wieder herausgestellt, dass die UdSSR im Rahmen der UN-Beschlüsse zum ersten Mal ein befreundetes Land verurteilt habe. Damit sei auch eine deutliche Kehrtwendung ihrer Politik im Nahen Osten und in der Dritten Welt verbunden. So schreibt der sowjetische Historiker Kartulov in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Novaya Vremya, die UdSSR steht zwar an der Seite der Weltgemeinschaft gegen die irakische Aggression. Zugleich habe sie es aber verstanden, Distanz zu wahren. Der Kreml habe sich nicht vereinnahmen lassen, sei nicht zum Juniorpartner der USA geworden, so bemerkt der Wissenschaftler voller Stolz. Nach dem Überfall der Irak auf Kuwait hat die sowjetische Führung die Waffenlieferungen an den Irak eingestellt. Es gibt wohl zurzeit noch einige Spezialisten. Sowjetische Quellen sprechen von 93 Militärberatern, die sowjetische Ausrüstung instand halten. Sie bildeten irakische Soldaten an den von der Sowjetunion erworbenen modernen Waffensystemen aus, heißt es in Moskau. Ein Teil dieser Schulungstätigkeit beruhe auf kurzfristigen Verträgen. Wenn diese abgelaufen seien, dann würden die Experten abgezogen. Auf keinen Fall komme dieser Personenkreis als Planer und Berater bei militärischen Operationen in Betracht. Als einigermaßen verwirrt gilt, dass allein in den Jahren 1982 bis 1986 sowjetische Waffen im Wert von 40 Milliarden Mark nach Bagdad geschickt worden sind. Durch den Stopp bereits vereinbarer Waffen- und Getreidelieferungen sei der UdSSR ein Gewinnverlust von 1,5 Milliarden Mark entgangen. Wladimir Michalkin, sowjetischer Marschall der Artillerie- und Raketenstreitkräfte, bezeichnete die wegen ihrer verheerenden psychologischen Wirkung in Israel und Saudi-Arabien gefürchtete Skat-Rakete als eine modernisierte Version der R-300, die seit 1962 in den sowjetischen Streitkräften eingesetzt worden sei. Sie habe lediglich eine Reichweite von 300 Kilometern gehabt. Mit Hilfe westdeutscher Firmen sei eben diese Rakete aber hochgepäppelt worden. Die Reichweite, so der sowjetische Marschall, liege jetzt bei 600 Kilometern. Wir wechseln den Ort, bleiben aber beim Thema. Im Zusammenhang mit der Beteiligung deutscher Firmen an illegalen Waffenlieferungen an den Irak und der daraus resultierenden peinlichen Betroffenheit in Bonn überlegt die Bundesregierung derzeit fieberhaft, wie die Ausfuhrkontrollen für Rüstungsgüter in Zukunft effektiver in den Griff zu bekommen sind. Er drohte weiterhin, gab sich siegessicher und er drohte, jeden Angriff der Alliierten mit gleichen Mitteln zu vergelten. Aber nicht nur das, er wies darauf hin, dass seine Raketen sowohl chemische als auch biologische und auch atomare Gefechtsköpfe tragen können. Und er ließ keinen Zweifel daran, dass er sie einsetzen werde. Aus Amman ein aktueller Bericht von Marcel Pott. Das irakische Regime hat erneut den Vorwurf gegen die Vereinigten Staaten erhoben, amerikanische Flugzeuge bombardierten vorsätzlich Wohngebiete und Bevölkerungszentren im Irak. Radio Bagdad verbreitete am Morgen einen Kommentar, in dem es hieß, US-Präsident Bush werde für dieses barbarische Vorgehen und seine grenzenlose Brutalität bestraft werden. Das amtliche Organ des irakischen Verteidigungsministeriums veröffentlichte in seiner heutigen Ausgabe Fotografien, auf denen durch Bombeneinwirkung getötete Personen zu sehen sind. Auf diese Weise will Saddam Hussein deutlich machen, dass die USA und ihre Alliierten gegen die moralischen Prinzipien der internationalen Gemeinschaft verstoßen. Die Alliierten weisen die irakischen Anschuldigungen zurück und betonen, dass die Luftangriffe ausschließlich gegen strategische Ziele im Irak gerichtet seien. Wenn Zivilisten zu Schaden kämen, so sei dies ein beklagenswerter Nebeneffekt der Bombardierungen. Soweit dies aufgrund vorliegender Aussagen unbeteiligter Beobachter beurteilt werden kann, scheint der irakische Vorwurf nicht den Tatsachen zu entsprechen. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass sehr viele Araber der Darstellung des Irak Glauben schenken, wodurch die antiamerikanische Stimmung in weiten Teilen der arabischen wie auch der islamischen Welt ständig anwächst. Die kaum verhüllte Drohung, je nach Kriegsverlauf chemische Waffen einzusetzen, die Saddam Hussein in seinem jüngsten Interview mit der Fernsehgesellschaft CNN erneuert hat, findet bei Millionen von Arabern ungeteilten Beifall. Selbst jene, die einräumen, dass Saddam Hussein mit dem Überfall auf Kuwait einen großen Fehler gemacht habe, stehen nun hinter ihm, da er allein den Versuch des Westens abwehrt, die Araber wieder zurück in die Abhängigkeit imperialistischer Mächte zu zwingen. Die arabischen Massen, die Intellektuellen und das gut situierte Bürgertum, sie alle sind beeindruckt von der Standfestigkeit des Irak, der ganz ohne fremde Hilfe der technologisch weit überlegenen Allianz unter Führung der USA die Stirn bietet. Das Interview von Saddam Hussein wird seine Popularität in den arabischen Ländern noch weiter erhöhen. Denn er bezeugt darin einmal mehr seine Unbeugsamkeit und die Bereitschaft des Irak, sich notfalls für die arabische Nation zu opfern. In diesem Sinnzusammenhang rechtfertigt er die Anwendung der Ölwaffe und begründet die Misshandlung alliierter Kriegsgefangener mit der ungerechten Behandlung irakischer Studenten im westlichen Ausland. Hierbei weiß er die Herzen der Araber millionenfach auf seiner Seite. Fest steht schon jetzt, je länger der Krieg andauert, desto stetiger schreitet Saddam Hussein fort auf seinem Weg zu einem politischen Sieg, der ihm sicher erscheint, auch wenn er die Schlacht verliert. Sollte Saddam Hussein den Krieg überleben, so wird es neben ihm keinen anderen Helden in den Augen der frustrierten arabischen Massen mehr geben. Marcel-Post aus Amman. Am Mikrofon Peter Tartler, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Es gilt weiterhin, was unsere Korrespondenten uns immer wieder wissen lassen, alles, was sie aus der Golfregion, was sie über den Golfkrieg berichten, wird gefiltert, wird zensiert. Das gilt für die Führung des Irak sowohl wie für die anti-irakische Koalition. So kommt es, dass wir heute Abend von den Kriegsschauplätzen kaum Neues zu vermitteln haben. Hier bei uns in der Bundesrepublik gab es unterdessen so etwas wie eine Flucht nach vorn. Die Bundesregierung reagierte auf die weltweiten Vorwürfe, die Deutschen hielten sich aus dem Konflikt unziemlich heraus, mit einer Reihe von Beschlüssen. Israel soll geholfen werden, ebenso der Türkei und den Vereinigten Staaten. So beschlossen heute vom Bundeskabinett aus Bonn Dieter Kopp. Der heutige Tag in Bonn stand ganz im Zeichen der Bemühungen, das Bild vom hässlichen Deutschen zu korrigieren, das in den letzten Wochen vor dem Hintergrund massiver Kritik an der deutschen Haltung im Golfkrieg und an der jahrelangen Aufrüstung des Irak geschaffen worden war. Die Bundesregierung hatte schon in der vergangenen Woche mit der Reise von Bundesaußenminister Genscher nach Jerusalem ein Signal gesetzt. Heute nun verabschiedete sie mit Blick auf die Brennpunkte des Golfkriegs ein umfassendes Hilfspaket. Danach werden den Vereinigten Staaten zusätzlich zu den bis unmittelbar vor Ausbruch des alliierten Bombardements geleisteten Zahlungen bis Ende März 5,5 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt als deutscher Beitrag, um die Kosten des amerikanischen Einsatzes in der Golfregion zu decken, wie Regierungssprecher Vogel bekräftigten. Zum, wie es hieß, Schutz der deutschen Soldaten der Türkei werden unverzüglich Einheiten der Flugabwehrsysteme Roland und Hawk in die Nähe der Grenze zu Irak verlegt. Insgesamt 1500 deutsche Soldaten werden dann an der NATO-Südflanke stehen. Und schließlich wird die Bundesregierung der besonderen deutschen Verantwortung gegenüber Israel gerecht, indem sie dem Wunsch entspricht, Waffen zu liefern. Konkret dürfte darüber, wie Bundeskanzler Kohl am Rande der CDU-CSU-Fraktionssitzung in Bonn bekannt gab, noch in dieser Woche entschieden werden. Kohl würdigte vor der Presse die Beschlüsse, erinnerte an die Unterstützung, die die Deutschen in ihrem Einigungsprozess erfahren haben und fügte dann wörtlich hinzu: Was wir jetzt tun, ist eigentlich in allen Bereichen das, was selbstverständliche Solidarität erfordert. Die Alliierten am Golf nehmen für die Vereinten Nationen, für die Völkergemeinschaft die Aufgabe wahr, das Völkerrecht durchzusetzen. Das ist eine Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden. Ich kann nicht erwarten, dass der amerikanische Steuerzahler oder die aus anderen Ländern diese Last allein tragen. Der Bundeskanzler bekräftigte im Übrigen, dass die finanziellen Anforderungen aus dem Golfkrieg, aus den dann folgenden Aufbaumaßnahmen für den Nahen Osten und aus der notwendigen Hilfe für die osteuropäischen Länder bei den jetzigen Einnahmen, wie er sich ausdrückte, nicht zu schultern seien. Es wäre eine verderbliche Politik für den Frieden in Europa, hob Kohl hervor, wenn wir jetzt die Völker in Osteuropa vergessen. Das Bild vom hässlichen Deutschen in der Welt zurückzurücken, ließ sich der neue Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann heute angelegen sein. Er will dem illegalen Export von Waffen einen Riegel vorschieben. Die dafür nötigen neuen Gesetze, unter anderem zum Außenwirtschaftsgesetz, will Möllemann bald dem Bundeskabinett vorlegen. Möllemanns 10-Punkte-Katalog beschreibt Klaus Hofmeier. Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann kündigte noch einmal eine Verschärfung der Außenwirtschaftskontrollen an, und zwar diesmal in Form eines 10-Punkte-Katalogs. Besonders wichtig ist die Erhöhung der strafrechtlichen Abschreckung. Dies geschieht zum Beispiel durch erweiterte Strafvorschriften gegen Verstöße bei Embargo-Beschlüssen der Vereinten Nationen. Generell kann eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren verhängt werden. Von Interesse für die Wirtschaft ist auch der folgende Punkt. Die Bundesregierung bringt ein Strafrechtsänderungsgesetz im Parlament ein, mit dem die Abschöpfung aller Erlöse ohne jede Gegenrechnung von Kosten ermöglicht wird. Das heißt, damit ist verbunden eine unmittelbare Existenzgefährdung illegal handelnder Firmen. Auf die Frage, wie man illegale Exporte von Firmen unterbinden kann, die gar nicht erst Genehmigungsanträge stellen, hat man jetzt auch eine Antwort gefunden. Um auch hier die Lücke zu schließen, wird das Sanktionsinstrument der Gewerbeuntersagung gegen unzuverlässige Unternehmen in besonders schweren Fällen eingesetzt werden. Unterbinden will man des Weiteren den Export solcher Erzeugnisse, die sich sowohl für eine friedliche Verwendung als auch für die Rüstung eignen. Neue zusätzliche Genehmigungspflichten werden eingerichtet, besonders für Exporte von nicht auf den Listen stehenden und nicht besonders für die Rüstung konstruierten Waren, wenn dem Exporteur der Einsatz in einem Rüstungsprojekt oder der geplante Einbau in eine Waffe bekannt ist. Hinzu sollen kommen diverse organisatorische Änderungen, zum Beispiel durch Umwandlung des Zollkriminalinstituts in eine Bundesoberbehörde. Noch nicht geklärt ist, welche neuen Instanzen in den Dienst der Vorfeldermittlungen gestellt werden sollen. Dafür hofft die Bundesregierung auf die Mitwirkung der Wirtschaft. Neben den rechtlichen und administrativen Maßnahmen brauchen wir die Kooperation der Wirtschaft. Mitwirkung der soliden Firmen und Ächtung verantwortungsloser Firmen sind nötig, weil sonst § 1 des Außenwirtschaftsgesetzes immer mehr ausgehöhlt werden muss, indem geschrieben steht, dass der Waren-, Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsverkehr mit dem Ausland grundsätzlich frei ist. Tagesgespräch heute nicht nur in Frankreich. Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement ist zurückgetreten. Er könne die Art und Weise nicht mehr hinnehmen, ließ er wissen, wie die anti-irakische Koalition ihren Krieg am Golf führt. Chevènement trägt sich schon seit Ende des letzten Jahres mit seinen Bedenken und er hat sie Staatspräsident François Mitterrand auch auseinandergesetzt. Der hat die Demission seines Ministers angenommen. Nachfolger ist Pierre Joxe, bisher Innenminister Frankreichs. Aus Paris, Wolfgang Kosia. Der Rücktritt Jean-Pierre Chevènement macht einen verheerenden Eindruck, denn es bleibt der Rücktritt des politischen Ressortchefs während der Zeit von Kriegshandlungen. Daran ändert auch wenig, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass nach der Verfassung der 5. Republik Außen- und Verteidigungspolitik eine Prärogative des Staatspräsidenten sind, der Minister nur sehr begrenzte Prokure hat. Politische Fahnenflucht kann man Chevènement nun nicht vorwerfen. Er hat aus seiner Ablehnung des militärischen Golfengagements nie ein Hehl gemacht. Seine Rolle als Gründungsmitglied der französisch-irakischen Freundschaftsgesellschaft spielte dabei wohl weniger mit als seine Überzeugung, es sei ein Fehler, wenn Frankreich seine eigenen Interessen als Mittelmeerland, seine ausgezeichneten Beziehungen zu den arabischen Staaten, auch zum Irak, zugunsten einer Politik aufgebe, die er als im Schlepptau der USA befindlich sah. Von Anfang an demonstrierte Chevènement eine Politik der Deeskalation. Als die Irakis Kuwait überfielen und in Paris der Ministerrat zu einer Krisensitzung zusammentrat, machte Chevènement Urlaub. Selbst als der erste französische Flugzeugträger in das Konfliktgebiet fuhr, nahm der Minister seine freien Tage im Ausland in der italienischen Toskana. Zugleich setzte er allen strategischen Sandkastenspielen der aktiven und pensionierten Generalität, wonach sich das Problem Saddam innerhalb weniger Tage per Blitzkrieg erledigen lasse, seiner Ansicht entgegen, wenn es zum bewaffneten Kampf komme, werde ein langer, grausamer Krieg mit 100.000 Opfern entstehen. Die Logik des Krieges, so Chevènements Begründung an Mitterrand, führt uns jeden Tag weiter von den ursprünglichen Zielen der UNO fort. Im Klartext heißt das, der gewaltige Einsatz dieser 12 Tage lässt sich bei den Alliierten nicht mehr mit der Befreiung Kuwaits allein rechtfertigen, sondern verlange die Neutralisierung Saddams als Zeitbombe, als Gefahr für Israel und die arabischen und anderen Nachbarn. Dies wird einen Bodenkrieg erfordern, da macht Chevènements nicht mehr mit. In seiner Amtszeit ist kein französischer Soldat im Golf bei Kampfhandlungen ums Leben gekommen. Letztlich wurde Chevènement von seinem Staatspräsidenten desavouiert, der entgegen der Festlegung seines Ministers die Einsätze der Franzosen nicht auf das besetzte Kuwait beschränken wollte. Wolfgang Kozian war das aus Paris. Wir alle haben im Hinterkopf die Drohung des irakischen Präsidenten Saddam Hussein, er werde zum Beispiel Israel verbrennen und das mit nicht herkömmlichen, mit absolut tödlichen Waffen. Nun weiß man von chemischen und biologischen Waffen, die der Irak mit westlicher, vor allem mit deutscher Hilfe sich angeeignet hat. Und gerüchteweise sollen die Iraker auch binnen kurzem die Atomwaffen im Arsenal haben. Genaues weiß man nicht, wie die Steuer hat zusammengetragen, was man sicher vermutet. Irak verfügt nachweislich über Chemiewaffen. Saddam Hussein hat sie im Krieg mit Iran eingesetzt, hat damit auch 1988 mindestens 5000 irakische Kurden in Halabja nachweislich ermorden lassen. Die Schätzungen schwanken zwischen 1000 Tonnen und 3000 Tonnen Vorrat an Chemiewaffen. Da ist zunächst Senfgas, so genannt wegen seines stechenden Geruchs. Es zersetzt die Blutzellen und die Lungen. Ein relativ einfach herzustellendes Gas, das 1917 zum ersten Mal eingesetzt wurde. Vor allem auch mit Hilfe deutscher Firmen hat Irak für die Produktion von rund 60 Tonnen monatlich 2 Chemiekomplexe in Samarra und Fallujah errichtet. Nach Angaben der Alliierten sind die Produktionsanlagen zerstört. Sie gehörten zu den wichtigsten Zielen der andauernden Bombardements. Sehr viel gefährlicher noch als Senfgas sind Tabun und Sarin, 2 sogenannte Nervengase, die auch über die Haut wirken. Das heißt, lediglich eine Gasmaske genügt nicht zum Schutz. Nervengas wirkt auf natürliche Stoffe im Muskelapparat des Menschen. Schätzungsweise 8 Tonnen beträgt die Monatsproduktion Iraks. Auch hier sind angeblich die Produktionskapazitäten zerschlagen. Der Vorrat einige 100 Tonnen. Vor allem in einem Forschungszentrum in Salman Pak, rund 40 Kilometer südöstlich von Bagdad, wird nach zuverlässigen Angaben mit biologischen Waffen zumindest experimentiert. Es sind unter anderem Typhuserreger, Cholera, Pest, Enzephalitis oder das gefährliche Anthrax. Gezüchtet wurde auch ein Botulinustoxin, das eine Art tödliche Lebensmittelvergiftung hervorruft. Für ausgeschlossen halten Experten, dass Irak über eine nukleare Kapazität, also über Atomwaffen, verfügt. Am 7. Juni 1981 haben israelische Flugzeuge den von Franzosen gebauten, noch nicht fertiggestellten Reaktor Osirak zerstört, wo Irak auf eine Atomwaffe hingearbeitet haben soll. Mit der Zerstörung des Reaktors wurde dies unterbunden. Nun hat Frankreich zum Betreiben des Osirak-Reaktors rund 12 Kilo angereicherten Plutoniums geliefert, genug für eine Bombe. Experten sind jedoch übereinstimmend der Meinung, dass Irak dazu aufgrund seiner fehlenden technologischen Möglichkeiten nicht in der Lage ist, dass Bagdad zwischen 3 und 5 Jahren brauche, um eine Bombe herzustellen. Ein zweites Problem bei allen diesen Waffen ist die militärische Nutzung. Chemiewaffen hat Irak mit Artillerie verschossen, würde dies ganz zweifellos bei einem Landkrieg um Kuwait auch tun. Das Versprühen aus Flugzeugen, so wurden in Halabja im Oktober 1988 die mindestens 5000 Kurden ermordet, dies scheidet angesichts der Luftüberlegenheit der Alliierten aus. Dass Irak die weitreichenden Skat-Raketen mit Chemiewaffen bestücken könnte, halten Experten für eher unwahrscheinlich. Das Füllen ist außerordentlich komplex, das Verschießen macht größere Veränderungen an der Balance der Raketen notwendig. Hinzu kommt das Problem von Zündern. Ausgeschlossen aber ist nicht, dass irakische Techniker die schwierigen Probleme beherrschen. Dasselbe gilt für das Verschießen bakterieller Kampfstoffe mit Raketen. Dies ist jedoch noch schwieriger. Noch nie wurden auch biologische Waffen eingesetzt. Nichts weiß man über die Auswirkungen. Eine Gefährdung wäre auch für die eigenen Truppen nicht auszuschließen. Dass Saddam Hussein bisher einen psychologischen Krieg führt, auf sein eigenes politisches Überleben setzt, scheint der Einsatz biologischer Kampfmittel, wenn er über die Möglichkeit überhaupt verfügt, eher unwahrscheinlich. Als sicher also bleibt, Saddam Hussein verfügt über größere Mengen bekannter Giftgase von Artillerie zu verschießen. Gefährliche Waffen, gegen die sich die alliierten Soldaten jedoch auch schützen können. Wie viele der Vorräte zerstört sind, weiß niemand. Gestern meinte der für Chemiewaffen in der Sowjetunion verantwortliche General, Irak habe noch mindestens 2000 Tonnen. So viel für heute zum Thema Golfkrieg. Nun ein Blick auf den Versuch der deutschen Justiz, die Vergangenheit in der ehemaligen DDR aufzuarbeiten. Vor dem Berliner Landgericht hat sich seit heute Harry Tisch zu verantworten. Marcel Pott in Jordaniens Hauptstadt Amman, USA, Washington hat diese Meldungen bestätigt. Wissen Sie Einzelheiten? In dieser Minute bekommen wir Nachricht aus Dahran in Saudi-Arabien, dass irakische Truppen, die für kurze Zeit die Grenzstadt in Saudi-Arabien von Rafshi besetzt gehalten haben, wohl zurückgetrieben worden sind über die britische Grenze von den alliierten Truppen, und zwar mit Hilfe von Luftunterstützung. Die Alliierten haben angegeben, dass die Irakis sehr schwere Verluste hinnehmen mussten. Die Verluste an Material und Menschen auf alliierter Seite sollen gering sein. Ist das dann nicht der erwartete große Schlag, sondern ein kleiner Gegenschlag? Die Offensive muss ja ohnehin von alliierter Seite kommen, und ich denke, die wird noch auf sich warten lassen, nach allem, was wir beurteilen können. Es scheint sich um eine Vergeltungsaktion zu handeln von irakischer Seite, nachdem die Alliierten in der vergangenen Nacht einen Konvoi, und zwar einen sehr großen Konvoi der Irakis, von der Luft her völlig zerstört haben. Ich bin eben auf Ihre Antwort, dass es bei den Irakis schwere Verluste gegeben hat und auch auf alliierter Seite, also bei den Amerikanern, aber nur geringfügige, ganz schnell auf die nächste Frage übergegangen. Und jetzt kommt bei mir so im Gehirn der Einwand, du gehst ziemlich schnell über Verluste hinweg, weil man nicht weiß, wie viele es sind oder wie kommt so etwas. Können Sie das ein bisschen näher erläutern? Das hat in erster Linie wohl etwas damit zu tun, dass wir von beiden Seiten ja nur kontrollierte und gesiebte Nachrichten erhalten und dass wir niemals überprüfen können, was sich wirklich da abspielt auf dem Kriegsschauplatz. Die Alliierten üben eine Militärzensur aus, und der Irak ist ohnehin eine Diktatur, wo es keine freie Presse gibt. Da werden die Nachrichten über die Staatsmedien verbreitet. Es ist so, dass wir im Grunde genommen, und das gilt nicht nur für uns, die wir weiter von der Front entfernt sind, das gilt auch für die Kollegen, die in Dahran sitzen oder in Bahrain, im Grunde nicht beurteilen können, was sich da wirklich auf dem Schlachtfeld abspielt. Vielen Dank, Wassenbrück. We have a special place in our hearts for the families. Dort wendet sich an die Familien derjenigen Soldaten, die am Golf stationiert sind und dort ihre Pflicht tun. Und er spricht die Frau von Norman Schwarzkopf an, die Frau des Oberkommandierenden aller Truppen am Golf. Seine besten Szenen hatte George Bush, wenn er die Eloge machte an die Soldaten, an die Matrosen, an die Piloten, an die Marines, an die Eliteeinheiten am Golf. Barbara Bush, eingerahmt von Frau Schwarzkopf und, wie er gleich sagen wird, von Frau Powell. Das ist die Frau des Oberkommandierenden aller Streitkräfte überhaupt, des Generalstabschefs der US-Streitkräfte. I might also recognize one who came with Mrs. Schwarzkopf, Alma Powell, the wife of the distinguished chairman of the Joint Chiefs. Das ist Colin Powell, der das natürlich gern sieht, dass seine Frau auf diese Weise mit Beifall begleitet wird. Herr Steisch, was uns natürlich noch ganz besonders interessiert ist, hat sich denn George Bush ganz klar zur deutschen Beteiligung am Golfkrieg geäußert? Es war eine merkwürdige Situation. George Bush hat gesagt, dass die Amerikaner eine maßgebliche Rolle gespielt hätten bei der deutschen Einigung. Ansonsten hat er Deutschland mit keinem Wort erwähnt. Er hat darüber geredet, dass er mit dem türkischen Ministerpräsidenten, mit dem britischen Premierminister und mit vielen anderen, mit Hosni Mubarak von Ägypten telefoniert hat. Er hat sie erwähnt, dass er dankbar sei ihrer Hilfe gegenüber. Er hat Helmut Kohl überhaupt nicht erwähnt und hat die deutsche Frage sehr stark in dieser Beziehung heruntergespielt. Das ist völlig klar. Es gibt eine klare Verstimmung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten in der Frage, wie hältst du es mit der Beteiligung am Golf, wie hältst du es mit einer NATO-Situation, wenn die Türkei angegriffen wird. Die Amerikaner sind nicht sehr glücklich über die letzten Wochen ihrer Beziehungen zur offiziellen Regierung, und sie sind nicht sehr glücklich über die Massendemonstrationen auf deutschen Straßen seitens der Friedensbewegung. Das Daesh. Eine Frage vielleicht doch noch zur militärischen Lage. Bei uns ist ja immer wieder jetzt schon gemeldet worden, die Bodenkämpfe hätten begonnen. Kurz vor der Sendung kam sogar eine Bestätigung des Verteidigungsministeriums, des amerikanischen. Und es wurde sogar von Verlusten gesprochen. Was können Sie dazu sagen? Ja, wir haben auch über UPI, über die amerikanische Nachrichtenagentur, diese Meldung auf den Tisch bekommen. Es ist so, dass die Iraker nach dieser Darstellung auf das saudische Territorium vorgedrungen sind, an drei markanten Stellen, dass sie versucht haben, in die saudisch-amerikanischen Linien einzudringen. Entschuldigung. Das ist so, dass ich glaube, die Iraker haben versucht, hier das Gesetz des Handelns im Bodenkampf auf ihre Seite zu bringen. Es ist Saddam Husseins großer Kummer, dass der Krieg bisher nur aus der Luft stattfand. Seine große Stärke sind die 400.000, 500.000 Mann auf dem Boden im Süden des Kuwait, im Süden des Irak. Er möchte gerne, dass der Bodenkampf schnell beginnt. Es könnte also eine Provokation sein, dieses zu forcieren. Die Amerikaner haben, wie nach ihrer Darstellung, diese Attacken zurückgeschlagen und wollen bei ihrem Zeitplan bleiben, nämlich selber zu bestimmen, wann sie im Bodenkampf die Bodenattacke beginnen. Sie wollen noch eine Weile das Bombardement aus der Luft fortsetzen, um die Verluste für ihre eigenen Truppen und die Verluste für die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten so gering wie möglich zu halten. Das heißt also, von einem offiziellen Beginn der Bodenoffensive der Amerikaner ist noch keine Rede. Nein, die Iraker haben ihn vorgetragen, die Amerikaner sind im Moment noch nicht daran interessiert, diese Bodenattacke, diese Bodenoffensive wirklich zu lancieren. Ja, vielen Dank, Peter Staesch in Washington. Nicht zuletzt wegen der massiven Kritik aus dem Ausland über mangelnde Unterstützung der Deutschen im Golfkrieg wird aufgerüstet. Die Zahl der bundesdeutschen Soldaten an der südlichen NATO-Flanke wird auf 1.500 erhöht, einschließlich der Minensucher- und Fregattenbesatzungen im Mittelmeer. Das heißt, unter den 600 Mann, die jetzt zusätzlich auf die grenznahen türkischen Flugplätze versetzt werden, befinden sich nun auch Wehrpflichtige. Wir zeigen Ihnen, wie die jungen Soldaten auf ihren Einsatz am Golf reagieren und mit welchen Waffen sie in den Krieg geschickt werden. Modernstes Radar lenkt die Roland-Flugabwehrraketen der Bundeswehr hier bei der Übung im Gelände. Gestern beschloss die Bundesregierung, aus der Übung wird ernst. Etwa 14 Batterien mit Roland- und Hawk-Raketen samt Besatzung sollen aus Deutschland in die Türkei verlegt werden. Gestern um 12.15 Uhr erhielt der Kommandeur in Grimmelförde den Befehl. Am Nachmittag erfuhren es auch die Mannschaften. Das Geschwader hat den Auftrag, Luftverteidigungsschutz in der Türkei an dem Platz Diyarbakir herzustellen. Und dazu werden wir zunächst eine Erkundung in dem Gelände, das wir ja nicht kennen, vornehmen mit einem kleinen Team, das quasi sofort bereitsteht. Und nach dem Erkundungsergebnis werden wir dann die personelle und materielle Ausstattung bestimmen, die den Einsatz in einer gewissen Zeit wahrnehmen. Anfang kommender Woche dürfte dann der Marschbefehl kommen für einen Teil des Raketengeschwaders. Noch weiß keiner, wen das lostrifft. Etwa 40% der Soldaten in Grimmelförde sind Wehrpflichtige. Rechnen Sie damit, dass Sie vielleicht den Marschbefehl in die Türkei bekommen? Tja, rechne ich damit. Naja, steck halt deine Uniform, Sie haben recht. Meine Einverstanden mich dafür nicht, aber... Warum nicht einverstanden? Na, sagen wir mal so, nicht nur als Freund vielleicht auch nicht, aber soll ich machen. Ich hoffe nicht, weil ich habe einfach Angst. Gesagt wird zwar, wir kommen nicht runter, also Wehrpflichtige kommen nicht runter, aber man muss damit rechnen. Welche Gefühle haben Sie heute? Also wir haben bis jetzt eine Übung gefahren und also es ist jetzt krass, dass man erst ein Spiel macht und dann jetzt konfrontiert wird mit der Wirklichkeit. Auch Wehrpflichtige sollen in die Türkei, wenn sie gebraucht werden. Aber nicht nur sie machen sich Sorgen, auch mancher gestandene Offizier denkt darüber nach, wie er das alles seiner Frau erklären soll. Ich werde ihr das ganz konkret sagen, das haben wir auch vorher schon gesagt, dass der Bündnisfall eintreten kann. Die Diskussionen sind schon intensiv in den Familien geführt worden. Man muss damit fertig werden. Es wird jetzt neu bewertet werden, ob wir nun dabei sind oder nicht, und dann sehen wir weiter. Womit müssen Sie fertig werden? Wir müssen damit fertig werden, dass hier möglicherweise ein Bündnisfall droht und dass wir eingesetzt werden. Irgendwann müssen wir auch mal konkrete Beiträge leisten, um solche Leute wie Hussein eine Antwort zu geben, die dieser Situation angemessen ist. Patriots der Bundesluftwaffe hier im Bild werden nicht in die Türkei geschickt. Die Patriots der Bundeswehr können nämlich nur Flugzeuge angreifen, keine Raketen abwehren, so wie die Patriots der Amerikaner, die über ein besseres Computersystem verfügen. Deswegen werden die Hawks und Rolands in die Türkei verlegt, die mittel- und tiefliegende Angreifer vernichten können. Deswegen stehen Sie auch auf der militärischen Wunschliste von Israel an die Bundesregierung. Der Bericht von Marcel Pott aus Amman. Der Irak hat am Montag die Alliierten beschuldigt, durch die Bombardierung einer kuwaitischen Ölanlage für die drohende Umweltkatastrophe im Persischen Golf verantwortlich zu sein. Radio Bagdad verbreitete eine Erklärung der Armeeführung, in der es hieß, alliierte Bomber hätten Sonntagnacht Öleinrichtungen in Kuwait angegriffen, wodurch ein großer Brand entstanden sei und große Mengen Öl in die nördlichen Gewässer des Golfs geflossen seien. Irakische Expertenteams seien gegenwärtig an der Arbeit, um die Auswirkungen des amerikanischen Verbrechens zu begrenzen. Die irakische Darstellung steht im Gegensatz zu den Angaben der Vereinigten Staaten und Saudi-Arabiens, die den Irak des Umweltterrorismus bezichtigt hatten, weil Bagdad das Öl vorsätzlich habe ausfließen lassen, um möglicherweise eine Invasion des besetzten Kuwait von See her zu erschweren. Eine militärische Operation der Amerikaner hat offenbar dazu geführt, den Ölfluss ins Meer drastisch zu vermindern. Auf Anraten kuwaitischer Ölingenieure hatten F-111-Bomber am Samstag die Druckregulierungsanlagen des Terminals Mina al-Ahmadi in Kuwait mit Präzisionswaffen beschossen. Aus Kreisen der Ölindustrie in Saudi-Arabien verlautete, es gebe Anzeichen dafür, dass das Unternehmen zumindest einen gewissen Erfolg gehabt habe. Eine abschließende Beurteilung der Lage sei jedoch erst nach Ablauf eines weiteren Tages möglich. Umweltexperten am Golf wiesen heute darauf hin, dass der größte Teil des Ölteppichs, der zwischen 5 und 10 Millionen Fass Erdöl umfasst, sich noch in kuwaitischen Gewässern befinde. Die Ölpest bedroht Fauna und Flora im Persischen Golf auf Jahre hinaus und stellt außerdem eine Bedrohung der Entsalzungsanlagen dar, die ganz wesentlich zu der Frischwasserversorgung der Golfanrainerstaaten beitragen. Unterdessen ist nach Darstellung alliierter Militärkreise die Zahl der im Iran gelandeten irakischen Flugzeuge auf rund 50 angewachsen. Teheran hat indes versichert, die Maschinen bis zum Ende des Krieges zu konfiszieren und beteuert, der Iran werde in dem bewaffneten Konflikt am Golf strikte Neutralität wahren. Der Irak hat heute verkündet, dass weltweite Terroraktionen gegen die Vereinigten Staaten Präsident Bush zu einer Geisel in seinem Schwarzen Haus machen würden. Die von den irakischen Propagandisten verwendete Sprache erinnert in frappierender Weise an die Diktion der radikalen Mullahs nach der islamischen Revolution im Iran, wenn es darum ging, die amerikanische Politik in den Augen der islamischen Massen zu diskreditieren. Darüber hinaus hat der Irak seine Schmähkampagne gegen Ägyptens Präsident Hosni Mubarak wieder aufgenommen. Radio Bagdad nannte Mubarak eine bedauerlich dumme Person und kündigte die baldige Ermordung des ägyptischen Staatschefs an. Mubarak werde dasselbe Schicksal erleiden wie sein Vorgänger Anwar al-Sadat. Sadat, der als bisher einziger arabischer Führer einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnete, war wenige Jahre später von islamischen Fundamentalisten ermordet worden. Unterdessen ist aus jordanischen Regierungskreisen zu vernehmen, dass der Irak Tausende von Kriegsflüchtlingen auf der irakischen Seite der Grenze daran hindert, nach Jordanien auszureisen. In der Wüste herrschen zurzeit bitterkalte Temperaturen und die gestrandeten Flüchtlinge haben weder ausreichenden Schutz gegen die Kälte noch genug zu essen oder zu trinken. Angeblich verlangt der Irak trotz der Kriegssituation die Rückkehr der Flüchtlinge nach Bagdad, wo sie um gültige Ausreisevisa nachsuchen müssten, bevor sie das Land verlassen dürften. Eines haben die letzten Tage die offiziellen Stellungnahmen deutlich werden lassen, dass der Krieg zur Vertreibung der Iraker aus Kuwait nämlich länger dauern könnte, als es sich die Militärplaner gedacht hatten. Dies zusammen mit der Tatsache, dass die verbündeten Streitkräfte am Golf nur äußerst spärlich Informationen über das Kriegsgeschehen freigeben und sich stattdessen in Standardformulierungen ergehen, öffnet Spekulationen Tür und Tor. Ob die heutige Veröffentlichung der Washington Post dahin gehört, bleibt offen. Das Blatt beruft sich bei seiner Darstellung auf Regierungsstellen. Einzelheiten von Gunnar Schulz-Borkel aus Washington. Wichtige irakische Militäreinrichtungen sind nach Informationen der Washington Post auch 10 Tage nach den alliierten Luftangriffen immer noch intakt. Etwa 2/3 der irakischen Start- und Landebahnen können noch benutzt werden, obwohl das Pentagon vergangene Woche bekannt gegeben hatte, man habe alle 100%ig zerstört. Washington Post-Reporter Bob Woodward hat seine Informationen von hohen Regierungsbeamten erhalten, die anonym bleiben wollten. Sie berichteten auch, dass bis zum vergangenen Freitag nur 8 der stationären Scud-Raketen Abschussrampen so weit zerstört wurden, dass man sie nicht mehr einsetzen kann. Der Irak soll etwa 30 dieser Rampen vor Beginn des Krieges besessen haben. Angeblich haben US-Geheimdienstbeamte überhaupt keinen Überblick, inwieweit auch die mobilen Raketenwerfer beschädigt oder gar zerstört wurden. Das demonstriert aber auch, so die Washington Post, dass Saddam Hussein immer noch Kontrolle über seine Truppen hat. Es verging in den letzten anderthalb Wochen kaum ein Tag, an dem nicht israelische und saudi-arabische Städte von Scud-Raketen angegriffen wurden. In den letzten 10 Tagen hatten Pentagon-Offiziere immer wieder behauptet, die mobilen Scud-Abschussrampen hätten militärisch keine Bedeutung, sie seien lediglich Terrorwaffen. Auch das Kommunikationsnetz von Saddam Hussein soll immer noch funktionieren. Ein Ausgang.